schon jemand bei mir sein, der mit mir trinkt und mit mir singt in einer Sommernacht bei Mondenschein. Dann hat der Wein so edel und so mild erst seinen tiefen Sinn für mich erfüllt. Ich trink den Wein so gern zu zwein, am liebsten trink ich ihn mit dir allein. Ich bin die Lilly aus Bayonga. Das ist die kleine Stadt in Kamerun am Songa. Ich bin so wild, dass alle Affen flippen, sehen sie mich sitzen im tiefen Busch. Ich bin die Lilly aus Bayonga. Ich bade jeden Morgen splitternackt im Songa. Wenn einer käme, sich schlecht benehme, fletsch ich die Zähne und schon ist er kusch im Busch. Ich dachte, Sie sind frei, Fräulein. Ich fühl mich wie im Mai, Fräulein. Und stell mir vor, auch Sie empfinden irgendwo, wie kurz der Frühling ist. Sie müssen verzeihen, ich fühle mich so schrecklich allein. Da traten Sie mit Tango-Schritten in mein Leben ein. Ich dachte, Sie sind frei, Fräulein. Da ist doch nichts dabei, Fräulein. Wenn es mit uns nichts wird, dann hab ich leider mich geirrt. in Sorge schauen und ich mir zärtlich anvertrauen. Das müssen Sie doch verstehen, wenn ich in eine Frau verliebt, dann leuchtet es mir ein. Das ist die Engel nicht allein, bei Petrus im Himmel geht. Hier auf der Welt lachen mich an Engel ohne Zahl. Seh ich mich um, denk ich als Mann, der die Wahl hat, die Qual. Ich finde alle Frauen schön, die mir ins Auge schauen und ich mir zärtlich anvertrauen. Das müssen Sie doch verstehen.